Die Welt war weit, das wussten wir. Und die Fabrik so nah. Am Bahndamm war's, du zeigtest mir, was dann noch oft geschah. Am Himmel stand der rote Mond, zwei Handbreit neben dem Schlot. Ich sagte dir, der wird bewohnt, doch nicht vom lieben Gott. Dein Kleid hing in dem Holderstrauch, im rostigen Geäst. Und meine Hose lag da auch, wir hielten uns ganz fest. Der Bahndamm ist kein Zauberpark, wir haben uns nicht geschert. Um Dreck und Sünde und den Quark, womit man Kinder quält. Dann läppt mich langs den Rück so heit, als damals vor dem Schlot. Da denke ich, man müsste noch mal so da sein, unbedingt. Und es ist einem ganz egal, ob was man tut, was bringt.